Zugegeben, diese Definitionen sind diskutabel. Sie wurden von anderen Autoren etwas anders beschrieben, aber für die Zwecke dieses Buches möchten wir mit dieser Auslegung arbeiten. Fußnote: Die beiden russischen Formalisten Wladimir Prop und Viktor Shklovsky beispielsweise schrieben von Fabel, Fabula und Sujet, Sujat, als den beiden unabhängigen, aber untrennbaren Merkmalen jeder Geschichte. Was tatsächlich passiert, wird Fabel genannt, was erzählt wird, Sujet. Man kann diese Ebenen auch emotional relativ genau unterscheiden. Zwei junge Liebende aus verfeindeten Familien versuchen gegen alle Widerstände einander nahe zu sein, doch ihr Plan scheitert, am Ende sterben sie beide. Eine bewegende Geschichte, selbst in dieser kargen Fassung. Eine gute Fabula kann uns schon mit wenigen Worten rühren. Doch die Zusammenfassung der Erzählung löst weniger Gefühle aus. Romeo und Julia ist die Geschichte zweier unglücklicher Liebender in Zeiten der Ständegesellschaft des Italiens der Renaissance, die am Ende sterben. Und das Narrativ? Liebe ist beinahe stärker als der Tod, könnte es lauten. Wir merken, ein Narrativ ist für sich genommen nur selten tragisch oder dramatisch, eine Geschichte oder Erzählung hingegen schon. Aber ein Narrativ kann, wirkungsvoll eingesetzt, in vielen hochemotionalen Formen auftauchen. Ende der Fußnote. Was lässt sich noch zu den drei Ebenen Geschichte, Erzählung und Narrativ sagen? Erzählungen haben gemeinhin eine Chronologie der Ereignisse, die Geschichte kann jedoch die Ereignisse in ganz anderer Reihenfolge wiedergeben. Es würde daraus eine andere Geschichte werden, es wäre aber keine andere Erzählung. Narrative sind hingegen völlig zeitlose Kapseln von Bedeutung, die quer durch Epochen reisen können. Erzählungen und Geschichten werden erstaunlich oft in verschiedenen Variationen in unterschiedlichen Kulturkreisen erzählt und bieten verschiedenen Gemeinschaften und Gruppen ein identitätsstiftendes Potenzial. Doch der soziale Kitt ist eben nicht die erzählerische Ebene, sondern das kompatible Narrativ.